Erste Wolken am Himmel des jungen Glücks. Komm heraus, du Schönheit von Soho, zeig doch mir mal deine hübschen Beine. Bitte sehr. Ich möchte auch mal was Schönes sehen, denn so schön wie du gibt es doch keine. Tja, gibt's auch nicht. Du sollst dir auf meinen Mitzelsch einen Eindruck machen. Soll ich das? Soll ich das? Na, da muss ich aber wirklich lachen. Musst du das? Musst du das? Oh, das wäre ja gelacht. So, das wäre also gelacht. Wenn sich weg aus dir was macht. Wenn sich weg aus mir was macht. Oh, mit so einer befasst sich sowieso keine. Na, das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir schon sehen. Ja, das werden wir schon sehen. Ja, das werden wir schon sehen.